Madam Speaker, the Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Eine Rede vor dem versammelten US-Kongress gilt als seltene Ehre und der freundliche Empfang in Washington war sicher wohltuende Abwechslung für den innenpolitisch angeschlagenen britischen Premierminister. Brown kam schnell auf die besondere Beziehung zwischen beiden Ländern zu sprechen, erinnerte an gemeinsam geschlagene Schlachten und fügte hinzu, nun sei es wieder an der Zeit, Schulter an Schulter zu stehen, es seien neue, aber nicht weniger wichtige Herausforderungen zu meistern als in der Vergangenheit. Der Premierminister stellte die Wirtschaftskrise in den Mittelpunkt seiner Rede. Ohne selbstkritische Anmerkungen zur gegenwärtigen Lage der Finanzmärkte sprach der langjährige ehemalige Schatzkanzler und jetzige Regierungschef in London von Lehren der aktuellen Krise. We have learned through this world downturn that markets should be free, but markets should never be values free. Märkte sollen frei, dürfen aber niemals wertfrei sein, stellte Gordon Brown fest. Eine neue globale Finanzwelt erfordere globale Antworten. How much safer would everybody's savings be? If the whole world finally came together. Um wie viel sicherer wären die Ersparnisse aller, wenn wir endlich zusammen die Schattenwirtschaft und Steueroasen ausmerzen würden, fragte Brown. Den Regierungen komme dabei eine zentrale Rolle zu. Angesichts insolventer Banken und schwankender Märkte seien sie eine Art letzte Verteidigung. When banks have failed and markets have faltered, we, the representatives of the people, have to be the people's last line of defense. Konkret forderte Gordon Brown weltweite Zinssenkungen und weltweite Konjunkturprogramme, die in ihrem Ausmaß dem Ernst der Krise gerecht werden. Der G20-Gipfel in London am 2. April sei eine Chance, um langfristig wirksame Weichenstellungen vorzunehmen. Let us agree at our G20 summit in London in April. Lassen Sie uns in London verbindliche Regeln für Rechenschaft und Transparenz finden, die für alle Banken jederzeit gelten. And will apply to every bank everywhere and all the time. Nicht nur Großbritannien, ganz Europa stehe an der Seite der Vereinigten Staaten, versicherte der britische Premier. Seit Jahrzehnten seien die europäischen Regierungen nicht mehr so pro-amerikanisch gewesen wie heute. There is no old Europe, no new Europe. There is only your friend Europe. Es gibt kein neues, kein altes Europa, sagte Brown in Anspielung auf die Worte des ehemaligen amerikanischen Verteidigungsministers Rumsfeld. Für Washington gäbe es lediglich den Freund Europa.